Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. We are still going to talk a little bit about verse 10. Wir reden noch ein wenig über Vers 10. Because it's just such a beautiful and deep truth that we have to keep contemplating. Weil es eine so schöne und tiefe Wahrheit ist, über die wir immer wieder nachdenken müssen. That every time that you think love starts with you, you are in trouble. It's religion and not Christianity. Jedes Mal, wenn du denkst, dass Liebe bei dir beginnt, bist du in Schwierigkeiten. Das ist Religion und nicht Christentum. I always like to say that the best way to define love is by the 15 attributes in 1 Corinthians chapter 13. Ich habe immer gerne gesagt, dass man Liebe am besten anhand der 15 Eigenschaften in 1. Korinther 13 definieren kann. And I still believe that. Und daran glaube ich immer noch. But look, here is another definition of the true agape love. Aber hier ist eine weitere Definition wahrer Agape-Liebe. John says, the definition of true love is that it all started with him long before you could ever think of loving him. Johannes sagt, dass die Definition wahrer Liebe darin besteht, dass alles mit ihm begann, lange bevor man überhaupt daran denken konnte, ihn zu lieben. Isn't that a beautiful thought? Ist das nicht ein schöner Gedanke? Look, he proved it by sending his son to be the pleasing sacrificial offering to take away our sins. Schau. Er hat es bewiesen, indem er seinen Sohn sandte, um das wohlgefällige Opfer zu sein, das unsere Sünden hinwegnimmt. It's incredible that Jesus came for so many different reasons. Es ist kaum zu fassen, dass Jesus aus so vielen verschiedenen Gründen kam. He came to destroy the works of the devil. We've already learned that. Wir haben bereits gelernt, dass er kam, um die Werke des Teufels zu zerstören. He came to reveal the Father to us. Er kam, um uns den Vater zu offenbaren. He came to seek and find the lost. Er kam, um die Verlorenen zu suchen und zu finden. But here John is telling us that the evidence of his deep love. Doch hier sagt uns Johannes, dass der Beweis für seine tiefe Liebe darin besteht, is that he came to be this sacrifice that removes sins once and forever. Dass er kam, um das Opfer zu sein, das die Sünden ein für alle Mal beseitigt. Let me tell you something, and I've already kind of talked a little bit about this in a previous devotional. Ich möchte etwas ansprechen, das ich bereits in einer früheren Andacht kurz erwähnt habe. That we must never live with any sense of guilt and shame. Wir dürfen niemals mit einem Gefühl von Schuld oder Scham leben. But look what it says here. Schau dir an, was hier steht. It says here that love starts with him. Die Liebe begann mit Gott. And then God proved that by letting Jesus to be the sacrificial offering to take away our sins. Und dann bewies er es, indem er seinen Sohn sandte, um die wohlgefällige Opfergabe zu sein, die unsere Sünden hinwegnimmt. This is a very strong word that's used here. Das Wort Opfergabe ist sehr ausdrucksstark. One of the meanings of this word that the Apostle John uses here from the original Greek. Eine der Bedeutungen des Wortes, das der Apostel Johannes im griechischen Original verwendet, ist. It means an appeasing sacrifice. It means now everything is sorted out and fine. Ein versöhnendes Opfer. Das bedeutet, dass jetzt alles geklärt und in Ordnung ist. Let me tell you something. Ich möchte dir etwas sagen. If you ever live with guilt and shame about any sin that you've committed for only one minute. Wenn du auch nur eine Minute lang mit Schuldgefühlen und Scham wegen einer Sünde lebst, die du begangen hast. That one minute you are actually defying the love of God. Missachtest du in dieser einen Minute die Liebe Gottes? Think, we all want to experience the love of God, and we all should permanently experience the love of God. Überleg mal, wir alle wollen und sollten dauerhaft die Liebe Gottes erfahren. But if John is teaching us here so clearly that the way God proved his deep love for you is by sending Jesus to be the sacrifice that takes care of your sin once and forever. Aber wenn Johannes uns hier klar lehrt, dass Gott seine tiefe Liebe zu dir dadurch bewiesen hat, indem er Jesus gesandt hat, um das Opfer zu sein, das sich ein für alle Mal um deine Sünde kümmert. And every time you live one minute in guilt about anything you've ever done wrong, for that minute you are rejecting the evidence of God's love. Dann weißt du jedes Mal, wenn du auch nur eine Minute lang Schuldgefühle wegen irgendetwas hast, das du jemals falsch gemacht hast, den Beweis für Gottes Liebe zurück. Have you ever thought about that? Hast du jemals darüber nachgedacht? We talk about, oh God, I need you to let me experience more of your love. Wir sagen, oh Gott, ich brauche dich, damit ich mehr von deiner Liebe erfahren kann. Well, maybe you should start to reject guilt and shame for the sins of your past. Dabei sollten wir vielleicht anfangen, Schuld und Scham für die Sünden unserer Vergangenheit abzulegen. I just love that the Bible calls this the evidence or the proof of his deep love for me. Ich liebe es, dass die Bibel dies als Beweis oder Nachweis seiner tiefen Liebe zu uns bezeichnet. I just so wish that we could have deep revelations of what it cost Jesus to bring the sacrifice. Ich wünschte wirklich, wir hätten tiefe Offenbarungen darüber, was es Jesus gekostet hat, dieses Opfer zu bringen. The suffering that Jesus did even before he went on the cross. Jesu Leiden noch bevor er ans Kreuz ging. Think about the Garden of Gethsemane. Denk an den Garten Gethsemane. Where his sweat was dripping down like blood. Wo sein Schweiß wie Blut herabtropfte. I heard somebody say that in medical science it has been said. Ich habe jemanden sagen hören, dass man laut medizinischer Wissenschaft that one can come into such an extensive and intense emotional stress in einen so starken und intensiven emotionalen Stress geraten kann that the blood vessels burst and then blood drops down like sweat. Dass die Blutgefäße platzen und das Blut dann wie Schweiß herabtropft. And we know that Jesus went through intense agony before he went to the cross and of course also on the cross. Wir wissen, dass Jesus starke Qualen erlitt, bevor er ans Kreuz ging und natürlich auch am Kreuz. And although it is the truth that Jesus laid down his life willingly, obwohl es wahr ist, dass Jesus sein Leben aus freien Stücken hingab, we must never forget that it also was the proof, the evidence and the perfect expression of the Father's deep love for his lost children. Dürfen wir nie vergessen, dass dies auch der Beweis, der Nachweis und vollkommene Ausdruck der tiefen Liebe des Vaters zu seinen verlorenen Kindern war. And every time we wallow in guilt and shame for sin, we are basically saying, God, I reject your love. Jedes Mal, wenn wir uns in Schuld oder Scham für unsere Sünden suhlen, sagen wir im Grunde, Gott, ich lehne deine Liebe ab. How do you want to experience God's love if you reject it? You can't. Wie willst du Gottes Liebe erfahren, wenn du sie ablehnst? Du kannst es nicht. So, make a decision now. Entscheide dich also jetzt. Never, ever, ever will you accept guilt and shame for any sin you've ever committed, period. Dass du nie und nimmer Schuld und Scham für irgendeine Sünde, die du jemals begangen hast, akzeptieren wirst. Punkt. Start to thank God and thank God and thank God. Fange an, Gott zu danken. Und danke ihm weiterhin for that incredible evidence of his love. Für den unfassbaren Beweis seiner Liebe. The great sacrifice that never again will any sin be held against you. Das große Opfer, damit dir nie wieder eine Sünde vorgehalten wird. And I'll see you tomorrow. Bis morgen.